dass das das einzig Wahre ist. Wer das nicht von Kindheit auf beibehalten hat, mit den Engeln zu kommunizieren, der lernt das ja niemals wieder. Und das, ich habe dir das geglaubt, aber ich habe immer gedacht, ach, ist das schade. Stell ich mir so großartig vor, du hast deinen ständigen Begleiter und dein Engel, der ist bei dir. Und wie wäre das schön, mit dem mal zumindest so eine kleine Kommunikation haben zu dürfen. Aber das geht nicht mehr. Das ist einfach vorbei. Sie lächeln schon, ne? Sie wissen, wie das jetzt weitergeht. Ja, und auf jeden Fall habe ich der Frau das einfach geglaubt, weil ich auch keinen Grund sah, dass sie uns alle belogen hätte. Und auf einmal entwickelten sich bei mir aber so bestimmte Dinge. Ich habe was gehört, ich habe was gesehen. Ich sah dann so ganze Züge von Wesen bei uns auf den Berg hochziehen und habe Dinge auch gefühlt. Und dann habe ich die Frau gefragt, weil ich dachte, das kannst du nicht einordnen. Was ist das wohl alles? Und da hat sie erst so ausweichend Antwort gegeben, aber A, bin ich hartnäckig und B, war ich sehr naiv zu dieser Zeit. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass mir das jemand nicht erklären will, weil ich das albern finde. Ja, auf jeden Fall kamen dann eines Tages von ihr die richtigen Antworten. Sie sagte nämlich, was du mir da erzählst, davon habe ich ja noch nie was gehört. Gibt es vielleicht noch was? Von dem, was ich noch nicht gehört habe, gibt es eine ganze Menge. Und dann sagte sie, das gibt es nicht. Nach meiner bisherigen Erfahrung gibt es einfach alles. Und dann kam für mich die richtige Antwort, du kannst das nicht. Das war für mich die richtige Antwort, denn da fängt mein Gehirn an zu arbeiten, in Hochtouren, es raucht dann wahrscheinlich. Und denn das ist Quatsch, der Mensch kann alles. Ich sage das jetzt nicht, ja, weil ich so ein aufgeblähtes Ego habe. Jeder Mensch kann alles. Sie müssen es nur wollen. Vielleicht fallen sie fünfmal vom Fahrrad runter, aber dann beim sechsten Mal bleiben sie drauf, weil sie gesagt haben, ich will das jetzt lernen. Und genauso war das mit der Kommunikation, mit der geistigen Welt. Ich habe mir gesagt, ich bin in der Lage, eine unterirdische Wasserader zu finden. Die sehe ich nicht, ich habe ja auch keine nassen Füße. Störzonen in Wohnungen, in Häusern zu finden. Ist doch eigentlich, wenn man es kann, ist es einfach. Süß mit allem, ne? Wenn man es kann, ist es einfach. Und warum soll ich jetzt nicht bitte mit einem Engel kommunizieren dürfen? Das ist ja auch nur in Anführungszeichen eine Art von Energie. Eine andere Energie, hochwertiger, aber eine Art von Energie. Und dann habe ich mich auf meine Arbeiten, auf das, was ich bisher gemacht habe, konzentriert. Mein Mann hat mich sehr ermutigt, denn die Bekanntschaft mit dieser Frau ist natürlich auseinandergegangen. Was schade ist, aber muss jeder damit existieren. Und dann hat mein Mann mich, wie gesagt, ermutigt und ich habe mir eine Technik entwickelt, wie ich das selber machen kann. Ich bin heute in der Lage, gut mit den Engeln zu kommunizieren, aber damals muss man eben Schritt für Schritt gehen. Ne? Das ist wie das Laufen, noch ein Schrittchen und noch ein Schrittchen. Und die haben mich sehr unterstützt dabei, ich wurde immer angeleitet, mach das und das. Und das ist eine Methode, die ist einfach, die ist nachvollziehbar, die kann jeder praktizieren und jeder kann da einen gewissen Erfolg erzielen. Allerdings immer mit dem Üben hinterher, das ist klar. Und wenn heute ein Mensch oder mehrere zu mir kommen für einen Tag und dann gehen die abends bei uns raus und haben einen gewissen Erfolg, sodass sie selber weiterarbeiten können mit der ganzen Sache. Und das finde ich schön. Das ist das, was ich vermitteln möchte. Jeder kann das. Ich bin nicht der Einzige, bin nichts Besonderes, aber jeder Mensch kann das. Und das finde ich schön. So, und ich durfte auch die Engel sehen, ich durfte meinen Engel sehen. Ich war in einer sehr entspannten Situation, ich habe nämlich im Bett gelegen und war kurz vorm Einschlafen. Und dann sagte eine Stimme, öffne deine Augen. Dann machen sie die Augen auf, das ist unabwendbar. Und dann sah ich vor mir ein goldenes, großes Tor und da kam mein Engel raus. Ich hatte die Farben vorher schon gesehen, das wischte immer so an mir vorbei. Aber so richtig, so wie ich sie sehe, so habe ich ihn gesehen. Und das war natürlich ein einmaliges Erlebnis, wunderbar. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, also es war überwältigend. So, und jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich war ja im Bett. Und mein Gedanke war auf einmal, ein solches Wesen steht hier vor dir, zeigt sich dir und du liegst im Bett. Wie ist das so unwürdig? Was für ein Verhalten? Und dann war es leider weg. Also nicht das Gehirn einschalten, das ist ein Fehler in solcher Situation. Einfach sagen, ich genieße es, so lange wie es halt geht. Es war auch schön, dass er sich mir gezeigt hat. Ich war in einer schwierigen, persönlichen Situation damals. Aber das war so der Hinweis, ich bin doch bei dir. Ich begleite dich, du brauchst gar keine Angst zu haben, alles wird gut, ich unterstütze dich in allen Dingen, die du brauchst. Und das war für mich ein großer Trost, also ab diesem Zeitpunkt ging es mir auch wirklich besser. Also das war aber wirklich so diese Sache, wie ich sie hier sehe, so habe ich diesen Engel gesehen. Ich meine auch. Ja. Ich habe auch, wie Sie gesagt haben, ja. Also ich habe im Bett gelegen, war auch ja. kurz vor dem Einschlafen und habe so geguckt und da stand bei mir, wenn man das jemandem erzählt, dann man ja, wir sind ja hier unter uns. Ja. Ja. Wir reden ja auch nicht drüber nachher. Der stand in der Tür und zwar riesengroß ja. und ganz weiße Federn bis unten fast zum Boden. Klasse. Und dann habe ich so gedacht, ja klar, habe mich rumgedreht, im Rumdrehen, wo ich mich auf die andere Seite bewegt habe. Was war das denn? Ja, das ist überraschend, ne? Ja. Ja. Toll. Ja, aber da habe ich an sowas erlebt. Aber ich habe den gesehen. Ja. Ich glaube Ihnen das sofort. Und was war das? Es gibt ja verschiedene. Ja. Was war das für einer? Das war Ihr Schutzengel, der sich ja? gezeigt hat. Ja, das ist eindeutig. Der ist auch jetzt noch bei Ihnen. Ja? Der steht hier auf Ihrer rechten Seite. Nee. Ja. Nee. Das ist doch Also es gibt wohl Bücher. Jeder möchte das erleben, wie wir beide das erleben durften. Da kann ich nur sagen, Dankeschön. Ich habe es nicht erwartet. Es war natürlich diese sehr entspannte Situation, kurz vorm Einschlafen. Sie sind nie wieder so entspannt. Und dann gibt es wohl Bücher, da steht drin, meditiere eine halbe Stunde und du wirst deinen Engel sehen. Dann kommen so verzweifelte Menschen, ich habe eine Stunde meditiert und nichts ist passiert. Das ist die Erwartungshaltung, das ist das Unangenehme. So, ich habe jetzt 5 Minuten Zeit, wie wär's, ne? Ich muss gleich auf den Bus. Nein, das funktioniert nicht. Das trifft uns unerwartet. Und überraschend. Ja, so. Was war das hier? Ja, genau so. Ja, das ist so. Also, das habe ich nicht wieder erlebt. Und wenn das nochmal kommt, ich bin gewappnet. Ich bin bereit dafür. Ich nehme die Herausforderung an. Aber was ich gut sehen kann, ist Durchstand. Das ist uns in unserem Seminarraum passiert. Das war auch ein tolles Erlebnis. Ich saß da und habe was gearbeitet, vorbereitet für ein Seminar und dann quietschte die Eingangstür und eine Stimme höre ich sagen, guten Abend. Hier ist keiner. Fertig, arbeite weiter. Mein Mann war im Nebenraum, kommt und sagt, wer war denn hier? Hier war keiner. Ja, wieso? Ich habe gehört, hier ist die Tür gequietscht hat und die Stimme. Und dann habe ich mich umgesehen, mein Mann war damals noch nicht so weit, ist er jetzt aber auch, muss ich mal sagen. Nicht, dass nachher einer geht, hey, Sie können das doch gar nicht. Da stand in einer Ecke ein riesengroßer Engel, aber durchscheinend, nicht so direkt. Und ich habe auch Flügel gesehen. Ist ja wohl die Streitfrage noch, hat ein Engel Flügel oder nicht? Da habe ich Flügel gesehen. Ganz groß, so wie sie. Meine auch bis zum Boden runter. Genau, ganz genau. Und der hat dann gesagt, er wollte auf sich aufmerksam machen, durch das Türquietschen. Und guten Abend zu sagen, das wäre ja wohl höflich. Und dann hat er gesagt, er möchte etwas für meinen Mann tun. Auf meinen Mann kämen bestimmte Anforderungen zu und er möchte dabei helfen. Sein Name sei Joshua. Joshua, haben wir nachgeguckt, kommt aus dem Hebräischen und bedeutet Gott hilft oder Gott ist Hilfe. Und es käme eine besondere Aufgabe auf ihn zu, er soll sich dem stellen. Mein Mann hatte damals den ersten Weg gekraft, der war also noch gar nicht so. Ne? Ja, hat er, okay, mit Hilfe mache ich das. Was kommt? 2 Tage später kam ein Anruf aus den Niederlanden. Da hatte von den Eltern eines damals 5 Jahre alten Jungen, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, der hatte sich ein rostiges Messer ins Auge gestoßen. Oh. Nicht erschrecken, alles wird gut, alles wird gut. Und die Eltern fragten an, was sie tun sollten. Die Ärzte würden empfehlen, das Auge herauszuoperieren oder ob sie es wiederherstellen lassen sollen. Und die Engel sagten, lasst es wiederherstellen, es wird erfolgreich sein. Mein Mann machte dann den 2. Reiki-Grad, machte seinen Meister, das war eine größere Angelegenheit. Und auch Lehrer. Und das Ganze hat 2 Jahre gedauert, immer wieder mit Problemen. Das Kind hat jetzt das, jetzt können die Ärzte das nicht machen und das. Mein Mann immer auf die Ferne mit Reiki gearbeitet. Und das Schöne war, nach 2 Jahren kam die Botschaft,

Aber ich habe ja auch einen Schutzengel, dass man, wenn so ein Kanal wirklich auf ist und man wirklich von Energien bombardiert wird, die man wirklich nicht so haben will, warum man da nicht einen anderen Schutz dann hat. Also, ja. Von ja, dem haben wir einen freien Willen. Genau. Wir haben ja den freien Willen, den Schutz müssen Sie aufbauen. Genau. Und Sie sind verantwortlich. Ja. Denken Sie mal nochmal drüber nach. Es ist auch so, bevor wir inkarnieren wieder, also ich denke über Reinkarnation, müssen wir hier nicht weiter reden, aber bevor wir wieder auf die Erde wollen, wir sind auf die Erde, um zu lernen und um unsere Vollendung, unsere Reife zu entwickeln. Und dann dürfen wir sagen, ich darf jetzt in die allumfassende Macht eingehen. Das heißt aber auch, dass wir lernen müssen und dass wir auch Dinge aushalten oder bearbeiten müssen. Und für mich ist das einfach so, ich muss bestimmte Dinge erleben und Depressionen. Es gibt Schöneres als Depressionen, wer es hat, weiß es selber. Aber ich verstehe heute die Menschen besser, die auch sowas haben, die das Problem haben. Also ich habe es lernen müssen, wie das ist. Ich hätte mich natürlich davon machen können, so alles Schluss, meine Schlaftabletten alle her. Aber dann wäre ja mein Lebensplan, den ich mir selber aufgestellt habe, nicht erfüllt worden. In meinem Lebensplan steht, du wirst mit im Jahre dann und dann oder ungefähr im Alter von x Jahren die und die Erkrankung bekommen und du hast die Kraft, sie zu überwinden. Das hört sich jetzt auch blöd an, aber die Engel sagen immer, ihr bekommt nur die Herausforderungen, die ihr bewältigen könnt. Das heißt also, wir dürfen nicht so schnell aufgeben. Manchmal sind wir ja unterm Teppich, ne, und sagen, oh Gott, wann komme ich wieder raus? Und ich bin noch oben und ich komme doch fast raus aus diesem tiefen Loch und dann tritt uns noch einer auf die Finger, dann geht es wieder ein bisschen abwärts. Aber letztendlich, das habe ich gelernt, wir können das alles bewältigen, wir können etwas tun. Und deshalb, es ist Ihre Herausforderung. Dran arbeiten, überlegen, gucken, was kann ich tun? Wäre eine Möglichkeit. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Das kommt durch die Tür zwischen. Sehen habe ich gesagt, das sehe ich auch heute noch. Was ich immer kann, ist fühlen. Fühlen, also wie ich eben sagte, Ihr Schutzengel steht da auf Ihrer rechten Seite. Das ist auch toll. Den sehen Sie? Nee, ich fühle ihn. Das sind hier zu viele Leute und ich bin müde. Ich habe heute gearbeitet und ich bin jetzt müde. Und was ich immer kann, ist das Fühlen. Und das hat, darf ich einen ganzen Saal die Finger zeigen, drehe auch die Hand nicht um, das ist nicht nett dann. Aber dieser Finger, der hat eine gewisse Sensibilität, das hat sich so entwickelt bei mir. Ich mache das seit 20 Jahren, also einen gewissen Erfolg darf man dann auch haben. Und mit diesem Finger kann ich fühlen, wo ist er? Er strahlt eine gewisse Energie aus und es ist auch egal, ob sie vor mir stehen oder ob sie da hinten in der Ecke sitzen. Der berührt sich irgendwo und ich weiß, da ist was und da fühle ich was. Und ich kann dann auch sagen, das wird wieder über den Kopf gesteuert, das und das passiert jetzt hier, das und das ist jetzt hier. Ich kann auch beschreiben, wie Ihr Engel aussieht, wie er heißt, die Botschaft kommt in den Kopf, das ist auch eine schöne Sache. Hat man auch mal so eine nette Sache. Eine ganze wie heißt Menge. Meiner? Das mache ich jetzt nicht. Ich sage es Ihnen, was glauben, dass hier los ist. Ja. Also, wir wollten wir doch zur Zeit hier wieder raus. Wir hatten mal so eine nette Gruppe, jeder sagt, ja, mein Schutzengel, wie heißt er denn? Die hatten alle so super tolle Namen, was weiß ich, Alexandra, Konstantin und was weiß ich was. Und dann war noch eine ältere Dame da und die war zum Schluss da und dann sagte der Engel zu mir, mein Name ist Erich. Das ist das im Moment nicht so der Modename bei uns. Und da habe ich gesagt, oh Gott, Erich, das wird dir nicht gefallen. Das ist egal, ich heiße Erich. Könnte ich vielleicht Erik sagen? Das hört sich ein bisschen besser an. Ich heiße Erich und ich wünsche, dass du das sagst. Gut, ich sage also zu der Dame, ihr Schutzengel heißt Erich. Mensch, sagte Erich, das ist ein blöder Name. Das tut mir wirklich leid, aber es ist sein Name. Das hat ihr jetzt gar nicht gefallen. Aber ne, wir heißen dazu, wie wir heißen. Das ist so in Ordnung. Also das Hören kann ich inzwischen auch gut, das kam auch so nach und nach. Da musste ich aber immer wieder nachfragen, ist das so richtig, war das wirklich so? Und dann so von einfachen Fragen wieder hin zu den komplizierteren Fragen, das funktioniert recht gut, das geht auch relativ flott. Das Schöne ist, dass Leute bei mir anrufen. Früher haben wir also Sitzungen gemacht mit dem Engel, Gespräche mit dem Engel. Und dann war es mir wichtig, dass die Leute hier gegenüber sitzen. Inzwischen habe ich festgestellt, dass es gar nicht war. Das ist gar nicht notwendig. Engel sagen, es gibt weder Zeit noch Raum. Das können wir verstehen. Alles passiert jetzt. Ich bin jetzt noch nicht geboren, ich bin jetzt ein Kleinkind und ich entwickle mich. Ich bin alles jetzt. Es ist schwierig, man muss es einfach so hinnehmen. Aber das Schöne ist, dass das deswegen auch, es gibt weder Raum noch Zeit. Und deshalb gibt es Leute, die rufen bei mir an und sagen, ich möchte jetzt bitte eine Beratung durch meinen Engel erfahren. Dann habe ich immer das Gefühl, ich sitze am Telefon und der Engel der Person, der steht hier neben mir, der steht immer links bei mir. Und ich höre die Fragen und dann gibt er mir die entsprechenden Antworten. Es funktioniert wirklich gut und es gibt keine Entfernung. Einmal im Monat ruft eine junge Frau aus den USA an, dann ist es bei uns halb 10, bei der ist Mittagspause und das funktioniert. Also Raum und Zeit sind unerheblich. Das finde ich ganz toll und deshalb kann ich jederzeit sagen, man kann anrufen und sagen, dann und dann möchte ich gern ein Gespräch haben. Mit dem Engel. Nur gucken. Ja, okay. Gut. Wir haben eben gesagt, fragen wir doch unseren Engel. Der Autor Roy Martina hat so ein bisschen despektierlich mal geschrieben, es gibt Millionen von arbeitslosen Engeln, fordern Sie doch einfach einen an. Das hört sich so ein bisschen wirklich respektlos an, aber das hat er bestimmt nicht so gemeint. Das ist wirklich so. Die stehen alle zu unserer Verfügung. Und sagen Sie Ihrem Schutzengel, ich möchte das und das erreichen. Ich habe ein besonderes Gespräch. Ich muss das und das klären. Und ich habe da ein bisschen Angst. Und ich möchte gerne, dass das positiv ausgeht für die Beteiligten. Sagen Sie ihm das. Und dann sagen Sie ihm einfach, und falls du das alleine nicht kannst, ruf doch noch einen Engel dazu. Es gibt ja mehrere Kategorien von Engeln. Da haben wir die Erzengel, die kennen wir alle. Oder dann gibt es noch Cherubim, Seraphim, Throne, Herrschaften, Fürstentümer. Ich kann die gar nicht alles sagen. Es gibt da Bücher drüber, aber es ist unerheblich. Ihr Schutzengel sagt, ja, ich möchte den und den jetzt bitte. Wie wäre es mit dir? Kannst du uns in dem Problem helfen? Und das ist schön. Dann haben Sie schon wieder einen weiteren Begleiter, den Sie wahrscheinlich sowieso haben. Also nur einen Schutzengel. Ich glaube, wir haben alle mehrere Begleiter, eine ganze Menge. Aber der eine, der sagt immer, ich möchte jetzt die Antworten geben, ja. Das ist doch schön. Wenn sie alle zusammenreden würden, könnten wir sie ja nicht so verstehen. Und das ist das Schöne einfach, dass immer einer uns zur Verfügung steht. Reden Sie mit Ihrem Schutzengel, was Sie machen sollen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Nachdem wir nun so viel gearbeitet hatten an anderen Menschen und immer die Tipps bekamen, haben wir natürlich auch, als mein Mann sagte, Heilkristalle. Also denn das war immer der Hinweis der Engel, Heilkristalle, damit sollt ihr arbeiten. Bei uns heißt das nicht Heilsteine, die sagen von sich selber, wir sind keine Steine, wir sind Wesenheiten, Kristallwesenheiten. Wir haben Körper, Geist und Seele genau wie ihr. Und Steine sind Pflastersteine, das sind wir nicht. Außerdem ist das Wort ja beim Gesetzgeber etwas umstritten, weil das Wort Heilsteine die Heilung implizieren würde und das möchten wir nicht. Und aus dieser ganzen Erfahrung und daraus, dass wir festgestellt haben, andere Bücher sind nicht so unseres, das ist uns zu oberflächlich, das geht nicht tief genug, ist dann dieses Buch hier entstanden. Das heißt Kristalle für Ihre Gesundheit. Können Sie gerne bei unserem Stand auch angucken, da gibt es auch Ansichtsexemplare. Und es sind die Botschaften des Erzengels Raphaels über die Wirkung der Edelsteine, Heilwirkung der Edelsteine. Es ist sehr gut angenommen. Es ist jetzt in der 5. Auflage. Es war beim Verlag vergriffen neulich. Aber das ist natürlich ein Kompliment. Aber die Leute sagen alle, es ist gut danach zu arbeiten. Denn auch wir unterscheiden hier jetzt wieder Körper, Geist und Seele. Der Mensch besteht aus den drei Komponenten. Warum soll ich das nicht so entsprechend auch wahrnehmen und entsprechend berücksichtigen? Ja. Jetzt habe ich Ihnen einfach mal so eine Auswahl mitgebracht, was man mit Heilsteinen, mit Heilkristallen machen kann. Und da habe ich den eben schon angegriffen. Das ist ein blauer Chalcedon, der wirkt auf alle Bänder im Körper. Ich habe mich eben so ein bisschen räuspern lassen. Der ist gut für die Stimmbänder, ist also ein Sänger- und Rednerstein, aber er wirkt auf alle Bänder im Körper und hilft auch bei beginnenden Erkältungen. Das ist auch einer meiner Lieblingskristalle, das ist ein gelber Baryt, er ist nicht so schön, aber in die Hand genommen, hilft er jedem, der Botschaften empfangen will, bei der Übersetzung der Botschaften der geistigen Welt. Das heißt also, ich kann mich darauf konzentrieren, ist natürlich klar, ich muss mich auf die Sache direkt konzentrieren und den dann in der Hand, das hilft wirklich beim Empfangen. Das ist eine ganz gute Sache. Das ist ein Lapis Lazuli. Der hilft uns, die Spiritualität zu erweitern, also den Hang nach den Empfang nach oben wieder ein bisschen zu erweitern. Man kann ihn auflegen aufs dritte Auge. Ich schaffe das aber nicht. Also ich soll ihn täglich 3 Minuten auflegen. Ich glaube, ich erfahre dann zu viel, was ich nicht will derzeit. Ich warte einfach ab. Es ist mir auch zu viel. 3 Minuten, das geht nicht. Das ist ein Heilkristall, der mir sehr geholfen hat und der mir heute noch hilft. Ich nehme keine Medikamente gegen Depressionen. Ich habe eine tief verwurzelte Abneigung gegen Medikamente aller Art. Man muss oft genug was nehmen, aber Antidepressiva wollte ich nicht. Und das ist ein Zitronenjaspis. Und das, wenn die Welt mal wirklich dunkelschwarz ist morgens, und dann stecke ich den ein. Es kommen ja Leute zu mir, die von mir etwas Positives erfahren wollen. Und abends stelle ich fest, guck, es hat gewirkt, es ist dir heute gut gegangen. Also man kann das Leben bewältigen, ohne dass man gleich Tabletten einwirft. Muss natürlich auch jeder von sich aus sehen, wie kann ich bei ihm helfen. Aber ich nehme keine Tabletten. Auch das hier ist was Schönes. Das ist ein Granat, ein grüner Granat, ein Grossular. Der hilft sehr gut bei rheumatischen Erkrankungen aller Art. Es gibt ja da sehr viele. Wir haben unten immer ein Bild, nicht dass ich das mit einem kranken Menschen vergleichen möchte, aber es war ein Hund von uns, ein großer Hund, eine Polyhymnin. Das ist ja immer das Problem mit den Hüftgelenken. Die kriegen ja sehr oft dann Arthritis rein und das hat ihm 5 Jahre seines Lebens geschenkt. Der Tierarzt sagt, als der Hund 10,5 war, ein halbes Jahr noch, ja, der Hund hat dauernd Schmerzen. Dann haben wir gesagt, probieren wir es einfach mal, soll er ja nicht haben. Aber die ist rumgesprungen wie ein junger Hund nachher, die Hündin. Also das ist, den verkaufen wir auch sehr oft, weil ist so ein Problem unserer Zeit. Das ist auch was Schönes, das ist ein weißer Opal. Der hat was mit Ruhe und Gelassenheit zu tun. Also ich bleibe ruhig in gleich welcher Situation und ich weiß, ich kann die Situation auch bewältigen, ich kann gelassen sein. Auch das ist hier was Schönes. Also unsere Hunde kriegen übrigens auch sowas ins Täschchen, je nachdem, welche Notwendigkeit besteht. Der eine hatte neulich eine kleine Blasenentzündung und der bekam dann hier Vesuvian, also wirklich wie Vesuv, da ist er zuerst gefunden worden, danach werden die ja oft benannt. Vesuvian wirkt sehr gut gegen Entzündungen im ganzen Körper. Das ist also auch so etwas, was eine Notwendigkeit hat. Und der Hund hat es gut überstanden. Also er hat nichts mehr. Ich habe ihn extra auf ein weißes Tuch sich immer legen lassen, dass ich das gesehen habe. Alles in Ordnung. So, das ist ein Chrysopras, der entgiftet sehr stark. Deswegen habe ich den auch in der Tasche. Manchmal braucht man das ganz einfach. Der entgiftet sehr stark. Mein Mann hatte mal 2 in der Tasche. Das hatte eine fürchterliche Wirkung. Er bekam einen entsetzlichen Durchfall. Also er reicht wirklich. Ne? Er reicht sehr gut aus. Rosenquarz kennen Sie alle. Und da gibt es eine Verstärkung. Das ist der Lavendelquarz. Wir stellen immer wieder fest, dass der Rosenquarz gut ist. Rosenquarz wirkt hier immer aufs Herz. Herz als Organ, aber auch Herz als Emotion, Herzlichkeit. Und dieser Lavendelquarz legt noch eins drauf. Der wirkt noch mal ein bisschen stärker als der Rosenquarz. Also auch stärkt die Eigenliebe. Das ist ja auch für viele Menschen ein Problem. Und gibt uns auch auf Dauer die Ausstrahlung. Ich bin ein Mensch, der es wert ist, geliebt zu sein. Das ist das, was wir alle möchten und brauchen. Ohne dass wir jetzt sagen, ich mache alles für andere. Die Eigenliebe, das ist das Wichtige dabei. Entschuldigung. Der ist auch schön, Peter Sitt heißt der, ist relativ selten. Der gibt uns einfach Kraft. Der für morgen Nachmittag ist das der Ideale für mich. Wir haben ja dann 2,5 Tage gut gearbeitet oder 2. Und dann will ich den Nachmittag auch noch gut und freundlich mit den Kunden, die zu uns kommen, überstehen. Dann stecke ich den ein. Peter Sitt für die Power. Ganz einfach. Lass mal das auch noch anschauen. Das ist auch ein interessantes Stück. Sie sehen, wie bunt er ist. Wenn Sie es sehen, kommen Sie gerne an Stand. Gucken Sie alles an. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir gern zur Verfügung. Mo'okait, der kommt aus Mo'oka, Mo'oka in Australien. Mo'okait, der ist gut für Magen- und Darmprobleme. Also es ist was für Prüfungssituationen. Unsere Tochter sagte, oh, ich mache meine Examensprüfung und Mama, was tue ich? Haben wir den eingesteckt so, und das sagte, ich war ruhig, gelassen, das ging ganz prima. Wir kennen das alle, ne? Schwierige Situation, Knoten im Magen. Das ist was Schönes, das ist Kupfer, echtes Kupfer, ein Kupfernugget. Nicht etwa geschmolzen oder so, sondern ein Kupfer. Es sagt, es bringt alles in Fluss. Und zwar Blutfluss, Lymphfluss, Meridianfluss, auch den Gedankenfluss. Das ist ja auch immer wichtig. Manchmal können wir es ja nicht so greifen. Und auch den Geldfluss. Da hat man auch so eine nette Sache. Ein Junge, damals 10 Jahre alt, hat man gebraucht. Ja, hilft das auch wirklich? Er war sehr ernsthaft. Ja, warte mal, Mann. Probiere es doch aus. Ja? Dann kam er ein Jahr später und sagte, bei mir hat das prima gewirkt, jetzt hätte ich gern noch was für meinen besten Freund. Also das sind schon erfolgreiche Sachen. So, es hat gepiept, dann möchte ich zum Ende kommen. Ich habe hier ein Gebet. Ich habe nicht mit dem Ansturm hier gerechnet, auch gestern schon. Das würde ich Ihnen gern zum Schluss vorlesen. Und wer es denn nicht mehr jetzt kriegt, ein paar habe ich da, gehen Sie ins Internet. Mein Mann hat versprochen, er setzt es ab Montag ins Internet oder Sie rufen an oder was auch immer, das funktioniert. Visitenkarten sind da für Sie und wenn Sie möchten, hier haben wir so eine Liste, es sind immer 2 Blätter für Heilkristalle, die wir gechannelt haben. Vielleicht habe ich über ein paar hier gesprochen, ich weiß es aber nicht. Ich greife immer ins Kästchen und nehme was mit, was mir jetzt gerade gefällt. Aber wenn Sie möchten, nehmen Sie es gerne mit und Sie sind bei unserem Stand herzlich willkommen. In den großen Saal, einfach ganz nach hinten, steht oben drüber Rainbow-Kristalle, das sind wir. Der vorletzte Stand. Würde mich freuen, Sie zu sehen. So, dann wollen wir zum Ende kommen. Mein lieber Schutzengel, ich stehe vor dir im Wissen, dass du mich kennst und weißt, was ich erreichen möchte. Hilf mir täglich, bei meinem von mir selbst festgelegten Lebensplan zu bleiben, damit ich Vollkommenheit erreiche und dadurch den heiligen Namen Gottes verherrliche. Lass mich stets deiner liebevollen Energie bewusst sein. Umfange mich, dass ich deinen Schutz spüre. Und, sollte ich den rechten Weg verfehlen, so reiche mir deine Hand und führe mich auf meinen selbstgewählten Pfad zurück. Ich will mir all meines Tuns bewusst sein, auf dass ich den rechten Weg gehe im Frieden mit mir und anderen Menschen. Das Licht Gottes und seiner Engel soll diese Welt umfangen und allen Wesen dieser Welt Frieden und Harmonie bringen. Hilf mir, an einer Welt ohne Vorurteile hinsichtlich Farbe, Glauben und Religion mitzuwirken. Erfülle mein Herz mit deinem Geist und deiner Liebe, auf dass ich sie weitertragen kann, bis das Universum damit erfüllt ist. Ich kann es, ich will es und ich werde es tun.